Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe antifaschistischen Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Mein Name ist Olaf Harms, bin Mitglied der Fraktion Die Linke in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte und Vorsitzender der DKP Hamburg, der Partei, in deren Reihen die Mitstreiter und deren Erben, die Enkel der Mitkämpfer von August Lüttgens, Walter Möller, Bruno Tesch und Karl Wolf organisiert sind. Als Mitglied des Kuratoriums der Ernst-Zehmann-Gedenkstätte in Hamburg-Eppendorf darf ich darauf hinweisen, dass wir an unserer ständigen Ausstellung an den Blutsonntag erinnern. Wir, die Nachfahren, haben einen besonderen Bezug zur Geschichte des antifaschistischen Widerstands und zu den Erfahrungen und Lehren, die sich aus der Zeit der Machtübergabe an die Nazis und davor ergeben. August Lüttgens wurde am 16.12.1897 geboren und war Seemann. Er ist zu der Zeit in Hamburg im Internationalen Seemannsclub tätig und wird in Altona politischer Leiter des 29 verbotenen Rotfront-Kämpferbund, der den Selbstschutz gegen den anwachsenden Terror von SA und SS organisiert. Walter Möller wurde am 28.01.1905 geboren und war Eisenbahnarbeiter. 1932 hat er sich der antifaschistischen Aktion angeschlossen. Bruno Tesch wurde am 22.04.1913 geboren und war Klempner. 31 wird er Mitglied im KJVD und im Rotsport Fichte. Karl Wolf wurde am 12.09.1911 geboren und war Schuhmacher. 29 wird er Mitglied im Biller Ruder Club und tritt 31 in die KPD ein. Ihnen ist eins gemeinsam. Sie haben sich für eine andere, eine gerechtere Welt eingesetzt und sie waren aktiv gegen die Nazis, die die Welt nach ihrer Machtergreifung in Schutt und Asche gelegt haben. Bei einem Großaufmarsch der SA am 17. Juli 1932 durch das rote Altona, durch das als Klein-Moskau bekannte Altona, kommt es zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen SA und Polizei mit den protestierenden Antifaschisten. 18 Tote bleiben zurück, überwiegend Anwohner, darunter Angehörige des Reichsbanners, der Kommunisten sowie zwei SA-Leute. Die vier werden festgenommen. Nachdem die Hitler-Regierung im März 1933 eine Verordnung zur Bildung von Sondergerichten erlassen hat, verstärken Polizei und Justiz ihre Versuche, den vier durch massive Zeugenbeeinflussung und Fälschung von Beweismitteln den Tod der beiden SA-Leute anzulassen. Wegen gemeinschaftlichen Mordes beginnt am 8. Mai 1933 vor dem Sondergericht beim Landgericht Altona der Prozess gegen die vier und 18 weitere Arbeiter. Alle vier wurden am 2. Juni 1933 nach einem mit gefälschten Beweisen geführten Prozess des Sondergerichts zu Tode verurteilt. Ihre Gnadengesuche und Anträge auf Wiederaufnahme wurden abgelehnt. Knapp zwei Monate später wurde am 1. August 1933 das Todesurteil im Hof des Altonaer Gerichtsgefängnisses vollstreckt. Sie waren damit die ersten Opfer der nationalsozialistischen Blutjustiz. Diese vier sind nicht Opfer eigener Fehler, sondern Opfer der Brutalität der Nazis und ihrer Steigbügelhalter und Helfershelfer aus den Kreisen der damaligen Staatsführung und Justiz. Der 17. Juli 1932 ist in die Geschichte als der Blutsonntag von Altona eingegangen. Er ist nicht nur mit dem Blut der Menschen behaftet, die an diesem Tage ihr Leben auf der Straße ließen, nicht nur mit dem Blut derer, die im Verlauf der zahlreichen Blutsonntagsprozesse gemartert und zu Tode gebracht wurden, sondern an ihm klebt das Blut all derer, die in den furchtbaren 12 Jahren hingeopfert wurden. Denn in diesen Julitagen 1932 begann der Golgatha-Weg des deutschen Volks. An seinem Ende standen die Kreuze aller Völker Europas. Ein Dichter hat von Sternstunden der Menschheit gesprochen. Stunden, in denen das Schicksal ungezählter Generationen beschlossen liegt. Das deutsche Volk hat eine solche Sternstunde in diesen Julitagen gehabt. Sie ist ungenutzt verklungen. Es erscheint leicht, rückschauend die Geschichte deuten zu wollen. Aber in diesen Tagen hätte das Volk der Menschheit den Untergang in die Barbarei ersparen können, wenn es entschlossen dem Naziterror entgegengetreten wäre und das Übel im Keime erstickt hätte. Doch nicht das Volk, sondern die Reaktion witterte mit untrüglichem Instinkt, dass ihre Stunde gekommen war. So nahm Reichskanzler von Papen den Blutsonntag in Altona zum Anlass, um im Namen von Ruhe und Ordnung die sozialdemokratische Regierung in Preußen, die noch ein Bollwerk gegen die Naziflut hätte sein können, abzusetzen. Zur Feststellung der geschichtlichen Wahrheit sei gesagt, die preußische Regierung ließ sich am 20. Juli ungeachtet der zur Verteidigung der Demokratie bereiten Kräfte davonjagen. Damit begann das Leid. Der Altonaer Blutsonntag war kein lokales Ereignis, sondern gehörte zur Strategie, mit der Absetzung der sozialdemokratischen Regierung Preußens den Weg freizumachen für eine Diktatur in Deutschland, ein halbes Jahr vor der Machtübergabe an Hitler am 31. Januar 1933. Wir wollen heute der Opfer des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte gedenken. Stellvertretend dafür stehen die Namen August Lütgens, Walter Müller, Bruno Tesch und Karl Wolf. Und wir sollten in ihrem Sinne weitermachen im Kampf gegen rechts. Denn wenn es etwas aus unserer Geschichte zu lernen gibt, dann dies. Faschismus ist keine Meinung, Faschismus war und ist ein Verbrechen. Wir dürfen niemals den Fehler wiederholen, die alten und neuen Nazis zu unterschätzen. Vor 1933 haben viele die Nazis unterschätzt, haben sie lange für lächerlich gehalten und dachten, der Spuk würde sich von selbst erledigen, haben das Trennende statt das Gemeinsame betont und dadurch eine Zusammenarbeit zunichte gemacht. Gewerkschaftshäuser wurden gestürmt, Parteien verboten, Menschen gejagt und zu Millionen in den Konzentrationslagern vernichtet. Im letzten Jahr mussten wir erleben, wie Neonazis aus ganz Deutschland in Hamburg den 1. Mai, den Kampf um Feiertag der Arbeiterbewegung, für ihre Propaganda zu missbrauchen versuchten. Sie geben sich sozial- und globalisierungskritisch, untrennbar verquickt mit einem extremen Nationalismus und ihrer Volksgemeinschaft. Einer Volksgemeinschaft, in der kein Platz ist für Andersdenkende, für Minderheiten oder für Menschen nicht deutscher Herkunft. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krise droht diese Agitation bei manchen zu verfangen, die sich vor sozialem Abstieg, vor Arbeitslosigkeit und Armut fürchten. Deshalb müssen wir die Menschen aufklären, dass die Slogans der Nazis falsch sind und in ihrer Konsequenz menschenverachtend. Der tatsächliche Interessenkonflikt verläuft nicht zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, sondern nach wie vor zwischen Kapital und Arbeit, zwischen oben und unten, zwischen Arm und Reich. Im Interesse aller gehört die Demokratie gestärkt und nicht, wie es das Ziel der Nazis ist, zerschlagen. Es ist Wahlkampf und die NPD führt Infostände durch. Doch die NPD ist nicht die einzige Organisation der extremen Rechten. Neben ihr und um sie herum gibt es ein weites Netzwerk aus alten und jungen Kameradschaften. Aber die NPD hat eine besondere Bedeutung. Sie will den rechten Kampf in die Parlamente tragen, diese als Bühne nutzen und die finanziellen Fördermittel kassieren. Sie übernimmt damit eine wichtige Funktion in der Gesamtstrategie der Faschisten, die den Kampf um die Straße, um die Köpfe und um die Parlamente umfasst. Deshalb ist es wichtig, auch heute gegen Alt- und Neu-Nazis, gleich in welchen Kleidern sie daherkommen, aufzutreten. Deshalb ist es wichtig, gegen sie und ihre Aktionen zu demonstrieren und zu zeigen, dass sie nicht zur Normalität gehören. Begrüßenswert ist die Kampagne Brauner Sack, das Hamburger Bündnis gegen Rechts. Mit dieser Kampagne und deren Hilfsmitteln werden die Menschen in die Lage versetzt, sofort ihren Protest gegen Infostände der extremen Rechten durchzuführen. So wie heute Morgen zwischen 9 und 12 Uhr, als die NPD in Neuwiedental einen Infostand durchgeführt hat. Deshalb wäre ein Verbot der NPD wichtig. Auch von Hamburg muss ein Signal ausgehen. Den Hamburger Senat müssen wir auffordern, und das möglicherweise auch über die Bezirksversammlungen, endlich die V-Leute in der NPD abzuschalten und damit den Weg frei zu machen für ein Verbot dieser grundgesetzwidrigen Organisation. Am Morgen des 1. August 1933 schreibt Bruno Tesch noch an seine Freundin: Liebe Käthe, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr am Leben. In einer halben Stunde hat dieses Herz aufgehört zu schlagen. Wir sterben, wie wir gekämpft haben. Vergesst mich nicht, vergesst mich nicht. Darauf will ich nur antworten: Nein, wir werden dich nicht vergessen, wir werden all die anderen nicht vergessen, wir werden euren Kampf weiterführen. Vielen Dank.